Wir haben ihn nicht gesucht und doch gefunden. So voll Energie, so hoch wie noch nie. Doch das ist viel mehr als nur Fantasie. Ich will, dass das hier nie, nie mehr endet. Ich glaube fest daran, es fängt erst richtig an. Wir leben jetzt, wir leben laut. Wir wollen mehr, wir drehen auf. Für uns gibt es kein Zurück, denn das ist unsere Chance aufs Glück. Wir leben oh, oh, laut, wir drehen oh, oh, auf. Für uns gibt es kein Zurück, denn das ist unsere Chance aufs Glück. Das ist der Moment, Tanz auf dem Vulkan. Und unsere Gefühle, die fahren nach der Bahn. Das Feuer in uns fängt erst an zu brennen. Einfach nur teilen, was noch vor uns liegt. Jede Sekunde ins Leben verliebt. Wir haben das große Los doch schon gezogen. Ich glaube fest daran, es fängt.